Mein Gebieter. Welch seltener Gast, was führt euch zu mir? Ein heimlicher Auftrag, ein Elixier. Oh, lasst mich raten, ein kniffliger Plan. Ihr braucht meine Künste, ihr wollt freie Bahn. Erstaunlich euer Einfühlungsvermögen. Gefährlich. Der Schritt zur Lösung ist schnell getan. Liebe, Tod oder Fieberwahn, das passende Mittel für jeden Zweck. Ein kleiner Schluck, ein weißer Fleck. Wer steht euch im Weg? Was weckt eure Wut? Weshalb seid ihr hier? Ganz nach meinem Geschmack. Lasst uns keine Zeit verlieren. Der Schritt zur Lösung ist schnell getan. Liebe, Tod oder Fieberwahn, das passende Mittel für jeden Zweck. Ein kleiner Schluck, von diesem, ein wenig von dem, ein gestohlener Wunsch, ein zerstampftes Problem. Und nun noch dies hier und dann noch das, eine zerbrochene Liebe, ein wordender gilt. Es ist besser.